unsere Zungenbrecher. Bienen summen, Hummeln brummen. Hans hackt Holz hinterm Hirtenhaus. Wenn mancher Mann wüsste, wer mancher Mann wär, geb mancher Mann manchem Mann manchmal mehr Ehr. Doch mancher Mann weiß nicht, wer mancher Mann ist. Drum mancher Mann manchen Mann manchmal vergisst.